Wieder Dave Smith, noch einmal Proven. Und in der Zwischenzeit ist natürlich jeder der schottischen Angriffsspieler haargenau markiert. Es sieht fast so aus, als wollten sie jetzt schon auf Zeit spielen. Beim Stande von 0:0 ist das ein bisschen unverständlich, denn keine der beiden Parteien liegt ja in Führung. Und deshalb kann es eigentlich nur so gewertet werden, dass die Schotten immer noch verschnaufen wollen, um dann noch einmal vollen Dampf aufzumachen. Meyer schlägt ab, nachdem eine Vorlage der Schotten hinter das Münchner Tor geflogen war. Und noch ist wieder die ganz große Stimmung nicht gekommen hier auf die Ränge der 70.000 im Nürnberger Stadion. Ein Fehler sogar vom langen Proven oder vielleicht ein so starkes Nachlassen der Kräfte, dass er nicht mehr springen konnte bei einem klar auf ihn gezielten Kopfball. Und deshalb sind die Münchner am Zuge, die jetzt noch einmal mit Kupferschmidt kommen. Kupferschmidt, der eine mächtige Fleißpartie hier abwickelt, der jetzt Vorlage versucht zu bringen bis zu Müller. Müller hat auch den Ball weitergespielt, noch einmal bis zu Roth. Roth, der wuchtigste und körperlich stärkste Spieler in der Angriffsformation der Münchner, aber ist nicht durchgekommen. Die Schotten kommen. Sie sind im Angriffsversuch, sind schon in der Mitte der Münchner Hälfte mit Johnston. Johnston zu Henderson auf den linken Flügel geschlagen. Henderson kommt vorbei. Die Abwehraktionen der Münchner sind jetzt ebenfalls ein bisschen im Zeitlupentempo, bis natürlich auf Beckenbauer gespielt, der als letzter Mann wieder einmal Henderson geblockt hatte und den Ball dann noch mit Umsicht und Routine zu einem freistehenden eigenen Mann bringt. Von da geht es dann weiter von Nafziger bis zu Kuhlmann. Und bei Kuhlmann zeigt sich der Kräfteverschleiß eigentlich am deutlichsten. Er geht auf die Knie, ohne dass er attackiert wurde. Dann gibt es ein leichtes Schieben und ein ziemlich heftiges Aneinanderprallen der Körper im Mittelfeld zwischen Brenninger und dem rechten Verteidiger Johansson. Wird geahndet durch den italienischen Schiedsrichter mit Freistoß für den FC Bayern München. Noch 12 Minuten in der Verlängerung sind zu spielen hier im Nürnberger Stadion. Spielstand ist 0:0 und der Freistoß ist bei Roth. Von Roth weiter zu Ohlhauser und der Halbstürmer aus München schlägt eine kleine Volte, zögert dann wieder ein bisschen und dann legt er wahrscheinlich zu lang vor. Nein, das kann passieren. Tor! Tor! Der Ball ist im Tor! Im schottischen Tor! Hans Roth schießt den deutschen Pokalmeister in Führung. Ja, und das müssten Sie sehen, was sich jetzt hier unten abspielt. Hunderte von Polizisten versuchen, der Situation hier Herr zu werden. Die überglücklichen und geradezu aus einer Erstarrung aufgewachten Anhänger stürmen das Spielfeld nach diesem überraschenden Führungstreffer der Münchner Mannschaft. Eine Vorlage, die eigentlich gar nicht mehr aus unserer Sicht heraus nach Gefahr aussah. Die aber so gut auf den Fuß von Roth, der als Angriffsspitze sich vor dem schottischen Tor befand, passte, dass er sie, ohne eigentlich zielen zu können, über den falsch platzierten englischen Schlossmann hinweghob. Und Martin und damit die Glasgow Rangers sind geschlagen mit dem ersten Tor. 1:0. Und noch knapp 10 Minuten zu spielen. Jetzt müssen die Schotten noch einmal alles versuchen. Rot-weiße Fähnchen auf den überfüllten Rängen. Und immer noch harren die Zuschauer aus, denn sie wissen, noch ist es nicht ganz ausgestanden. Kopfball an der Mittellinie gegen Gerd Müller. Herausgewuchtet hat Novak den Ball über die Seitenauslinie mit klar erkennbarer Absicht, Zeit zu gewinnen. Und es sind noch zu gewinnen 2,5 Minuten. Ein langer Weg war es, ein Weg mit einigen Stolperscheinen für den deutschen Pokalmeister über die Tschechen, die Iren, die Österreicher, dann die Belgier in einem bisher größten Spiel, das die Bayern im Europacup gezeigt haben mit dem 3:1 in Lüttich. Und nun ist die Mannschaft vielleicht am Ziel, am größten Ziel in der Vereinsgeschichte angekommen, es den Borussen aus Dortmund, die ja diesen Pokal zu verteidigen hatten, die ihn im letzten Jahr gewonnen hatten, nun also es ihnen gleich zu tun, ihn hier zu behalten in Deutschland und ebenfalls Europapokalsieger zu werden. Die letzten 2 Minuten brechen in dieser Sekunde an und die Rangers greifen an und schießen dem Schiedsrichter auf den Buckel. Er wird zum 12. Verteidiger in der deutschen Abwehr. Dann Einwurf, ein bisschen zu hastig der kleine Johnston, der gefährlichere Mittelaußenstürmer der beiden schottischen Flügelleute gewesen ist. Dann kommt die lange Vorlage wieder in Richtung Münchner Strafbaum. Nachschuss aus dem Hinterhalt. Jetzt ruhig bleiben, Kuhlmann. Nein, Kupferschmidt hat da rausgeschlagen. Nochmal Kopfball von Proven in Richtung Münchner Strafraum. Der Ball kommt heraus zu Brenninger. Von Brenninger auf den Flügel herausgeschlagen zum verletzten Roth, dem Torschützen. Der hält den Ball an und wartet. Das macht er klug und richtig. Dann legt er vor auf die rechte Seite. Der rechte Verteidiger Novak aus München. Er läuft sich den Ball vor der Seitenauslinie. Wartet neben der Eckfahne. Flankt jetzt nach innen und Eckball. Und vor allen Dingen ganz entscheidender Zeitgewinn. Noch 5 Sekunden, dann bricht die letzte Minute an. Eckball für die Münchner. Sie führen mit 1:0 gegen die Glasgow Rangers. 90 Minuten brachten kein Tor. 15 Minuten der Verlängerung nicht. Und dann der Treffer eines Außenläufers, der den großen Pokal bringen wird. Der Eckball ist ausgeführt. 45 Sekunden noch zu spielen in Nürnberg vor 70.000 Menschen. Beckenbauer hat den Ball. Beckenbauer, der die überragende Figur in der bayerischen Abwehr gewesen ist, hat vorwärts gespielt bis zu der Nummer 7 zu Nafziger. Weiter zu Kupferschmidt, der fleißigste vielleicht von allen war. Und dessen Weitschuss geht knapp am schottischen Tor vorbei. Noch 25 Sekunden. Es müsste reichen, es müsste reichen. Die Schotten aber kommen noch einmal. Sie kommen wieder mit Johnston über die rechte Flanke, der Linksaußen. Ist kurz vor dem Strafraum und er muss sich sputen. Noch etwa 13 Sekunden, noch 10 Sekunden. Und dazwischen ist Kuhlmann. Kuhlmann für Brenninger. Brenninger an der Mittellinie. Noch 5 Sekunden. Noch 3, 2, 1, 0. Und das Spiel muss abgepfiffen werden. Der Schiedsrichter schaut nach außen, lässt jetzt doch etwas nachspielen durch die Verletzung, die ich Ihnen schilderte. Dadurch kommen die Schotten noch einmal. Jetzt schon also in der verlängerten Zeit. Meier mit beiden Fäusten steigt in die angreifenden schottischen Stürmer hinein und boxt den Ball aus der Gefahrenzone. Trotzdem noch einmal die Rangers. Sie kommen mit Greg. Greg gibt heraus auf den Flügel für einen kleinen Johnston. Johnston zu Henderson. Henderson nach innen und der Ball geht noch einmal zur Ecke. Wird sie noch ausgeführt werden, die Ecke. 30 Sekunden über die Zeit. 120 Minuten sind in Nürnberg gespielt. Und Eckball und bestimmt letzte Aktion in diesem Finale. Henderson tritt. Der Ball schwebt nach innen. Der Ball ist bei Meier. Er kann ihn nicht fassen, aber das Spiel ist aus. Es ist geschafft. Unbeschreiblich die Szenen. Hunderte, vielleicht sogar tausend stürzen auf das Spielfeld, sind bei den weiß-rot gekleideten Münchner Spielern, die überglücklich sich in die Arme gefallen sind. Beckenbauer hier unten drückt Novak seinen Verteidiger ab. Nebeneinander und füreinander haben sie gespielt und gekämpft gegen ein starkes schottisches Team. Und die Schotten stehen nach einer wirklich großgeführten kämpferischen Partie, gelassen und ruhig, wie sie den Rasen betreten haben, als große Sportsleute von der Fußballinsel dort unten auf dem Rasen. Man spürt an den etwas gesenkten Köpfen die Enttäuschung, die in ihnen ist. Wer kann das ihnen verdenken? Sie waren vielleicht über lange Strecken dem Sieg näher als die Deutschen, aber sie haben verloren. Mit 1:0 nach 120 dramatischen Minuten gewinnt der deutsche Pokalmeister, der erste, der FC Bayern München, den Europapokal der Pokalsieger gegen die Glasgow Rangers. Hier unten wartet dieser große, überschwere Pokal auf den Kapitän der Münchner, der jetzt mit ausgezehrtem Gesicht hier herunterschreitet. Sie werden diesen Pokal entgegennehmen und sie werden damit besiegeln, dass sie den größten Erfolg in der Geschichte dieses Münchner Fußballclubs errungen haben. Der Torschütze Roth ist bei seinem Trainer, der ihn führt, denn er scheint arge Schmerzen zu haben. Aber was zählt das alles, wenn er das Tor geschossen hat, das den Erfolg gebracht hat? Alles ist gut gegangen und die Szenen hier unten, die Nürnberger Polizei hat einen Sperrgürtel mit Seilen gezogen, hat einen Halbkreis gebildet, dort unten vor dem Tisch, wo der Pokal steht. Und wir werden uns verabschieden von hier mit diesem großartigen Bild in diesem Stadion der 70.000, in dem noch einmal der Jubel hochgeht. Jetzt, da es geschafft ist. Europapokalsieger 1967 ist der Fußballclub Bayern aus München.